Hallo und herzlich willkommen zu diesem Product Place. Nein, egal. Gesponsert bei Alkohol. Ich trinke schon seit 2 Stunden, ich kann nicht mehr. Einmal im Leben mit Profis arbeiten. Okay, einmal mit Profis arbeiten. Wer auch immer das gerade sieht, da sitzen erwachsene Leute, jeder für sich. Hallo und herzlich willkommen beim Knackpunkt alleine. Episode 30, wenn ich mich richtig entsinne. Heute mit dabei die gute Dea, der Christian, Ansgar und Special Guest Bo. Wunderschönen guten Abend, meine Damen, meine Herren. Bo hieß auch der Hamster bei Baldur's Gate 2. Das war Bu. So viel, das ist okay, Bo. Er ist Bu. Bo, Minsk und Bo. Majin Bu ist heute auch dabei. Der sitzt hier oben auf meinem Schreibtisch. Deine Mutter sitzt auf deinem Schreibtisch. So, das jedenfalls, wir haben... Nicht. Nur am Silvester funktioniert das. Spannende Themen mit so viel Professionalität, dass Christian erstmal aufstehen muss. Aus dem Bo doch. Professionalität. Oh, ich hätte ihn jetzt auch zeigen können, verdammt. Tja, muss man mehr Equipment investieren. Warte mal, du hast ihn hergezaubert, er ist hier weg. Oh. Bode. Wenn du wüsstest, wo Bo sich versteckt hat. Okay, aber ich habe keine Glatze. Gut, und ich bin Christian, denk aber dein Versprechen, du unterlegst mir das bitte mit der Musik, die ich dir schicke. Und alternativer Musik, du darfst dir das gerne aussuchen. Ja. Wenn du mir das Geld hast, endlich mal wieder gibst, was du wolltest. Stimmt eigentlich, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Bo, würfel mal ein B5. Wow, du hast mich jetzt echt kalt gestellt. Ich habe keine Würfel hier. Spannende Zeit mit so viel Professionalität, dass Christian erstmal aufstehen muss. Aus seinem Buch. Sehr geil. Perfekt abgepasst. Oh yeah, genius. Ja, das heißt, ihr kümmert euch um den Chat. Das heißt, ich muss ja nicht achten auf die Seite. Ich habe kein Internet mehr zur Verfügung. Meine AOL-CD ist abgelaufen. Ist der Scheiß jetzt doch live? Ich dachte, wir wollten nur aufnehmen. Ja, da bist du falsch. Ja, ein Arbeitskollege von mir benutzt eine AOL Internet-CD als Unterlage. Nee, du hast mich bei AOL Tassen verloren. 650 Stunden Internet, Ansgar. Kannst du so viel? Nee, hast mich verloren, das ist okay. Oh, ich hab dich gekuschelt. Ich hab den Knuddel gegeben. Danke. Du musst jetzt mein Freund sein. Was für was? Okay, weil ich nicht warten wollte, habe ich die 1 gewürfelt. Das heißt, eine schöne Dose Hasselröder Premium Pilz für mich. Prost! Ja, ich trinke schon seit 2 Stunden immer noch. So, ich kann nicht, langsam nicht mehr. Ja, was trinkst du denn? Ich trinke Wodka und der war da, so, das ist ein bisschen viel, wenn ich das die ganze Zeit schon mit Dings mische. Ernsthaft? Ja. Es ist für mich echt ein bisschen viel. Meine Wenigkeit bedient sich gerade einen kanadischen Whisky Blend mit feinen Karamell und trockenen Früchtennoten, Cranberries vor allem. Crown Royal, außerordentlich gut. Ich mische das gerade mit einem weißen Monster Energy Drink. Ich wollte gerade sagen, im Endeffekt trinkt er nur, ja. Pissblöre. Ja, es ist Blöre, die man nur kauft wegen dem geilen Beutel, der dabei ist. Ohne dass ich mich hier im Charme irgendwie am Tisch verkriege, es ist Blöre. Pissblöre. Da bist du gut aufgehoben ich hier, weil das ich mach weiter mit einem guten alten Red 7. Ja, das hast du Röder bringt nix. Red 7, mit Fanta mixe. Red 7, mit Funto. Mit Fanta. Mit Funto. Mit Funto. Ja, stimmt, das ist ja hier Funto und Rote 7. Beste. Wir sind ja in Deutschland, da muss man Deutsch sprechen. Rote 7. Nein. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja sonst nicht so ein Kostverächter bei Bier, aber ich glaube, Hasselröder kommt bei weitem nicht auf meine Liste der besten Biere des Jahres. Mhm. Hauptsache, es knallt. Keine Ahnung, wie sehr knallt das denn? 4,9. Ich trinke so einen Scheiß nicht. Ich trinke so einen Dreck nicht, keine Ahnung. Es ist 4,9 vom russischen Richter, also. 4,9. Nein. Eure dich hier, um Themen anzusprechen. Hat denn einer ein schönes, neues? Pokémon Go in 3, 2, 1. Nein. Moment. Oh. Schwanzvergleich. The Realm Online. Seit mittlerweile 3 Tagen nicht mehr angefasst. The Realm Online ist eins der ersten MMORPGs, die es gibt, mit einem Dungeons and Dragons Style simulierten Charaktergenerator, das bis heute noch betrieben wird. Wow. Kannst du mich schon bei unsere Zuschauer einen Dungeons and Dragons-like Charaktergenerator beschreiben? Was das jetzt genau unterscheidet zwischen einem WoW-Charaktergenerator zum Beispiel? Da ich ehrlich gesagt The Realm Online nicht kannte und hier nur steht Featuring Dungeons and Dragons-style Character Creation, gehe ich davon aus, dass sie dieses Wertesystem von D&D meine. Ah. Also von Dungeons and Oder dass du würfeln musst. Die Aufteilung halt auf sechs Hauptattribute. Für die Werte würfeln musst, weil das ist mir aufgefallen. Es gibt das Neverwinter MMO jetzt auch für die PlayStation 4, was ich anprobiert habe. Und für das, was das in MMOs ist, ist es gut. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Champions of Norrath für die PlayStation 2, wer das kennt. Der Charaktergenerator war aber ziemlich gut da drin, fand ich. Ja, du musst es aufwürfeln und ich habe mich direkt wieder in Baldur's Gate versetzt gefühlt. Was? Naja, finde ich gar nicht. Na doch, du musstest klicken, bis du deine 18er-Werte genau verteilt hattest. aber ich finde das mit Baldur's Gate zu vergleichen ist schon ein bisschen... Nee, vom Spiel, ich rede ja immer noch vom Charaktergenerator. Ja. Ist das nicht bloß ein paar Kilometer entfernt? Baldur's Gate und Neverwinter. Baldur's Gate, ja, Enhanced Edition, Expanded. Ist es. Das ist quasi am selben... Baldur's Gate 2. Es ist am selben Fluss im Grunde. Ja, also nicht so viel Unterschied, aber... Trotzdem dieses mit das älteste MMO, was das ist, das klingt nach so einer, wir packen uns in so eine kleine Kiste, bis wir die Tollsten in der kleinen Kiste sind. Bis wir alle anderen rausgeprügelt haben. Weil ich meine, ist nicht das älteste oder so noch Ultima immer noch im Laufen oder so Fernbetrieben, Servern und so ein Scheiß? Das und EVE Online sind so die großen. Ja, oder irgendwelche Mats sind ja noch aber die, wahrscheinlich im Umlauf. Die sind wahrscheinlich trotzdem ein bisschen bekannter. The Realm habe ich jetzt zum Beispiel bis heute nichts von gehört. Boah, kennt ihr diese Geschichte von dem einen Streamer, der im Stream irgendwie so ein ganz altes MMO auch geentert hat? Hm. Und auf einmal kam da so ein Typ und war dann irgendwie die ganze Zeit ihm dann da am Bestalken und am Bedrohen und so ein Scheiß. Total geil. Ja, und er dachte irgendwie, dass das eine AI sei, die noch da ist. Ja, ja, genau. Ist. Da war das irgendein anderer, der das Spiel auch noch irgendwie ans Laufen gekriegt hatte. Ja, um den dann zu verarschen. Krass. Voll krank. Irgendeiner von den YouTube-Zuschauern hat das mitgekriegt und hat den dann so verarscht und hat ihm dann was vorgespielt. Das Coole war, dass er dann zum Beispiel auch seinen YouTuber-Namen und so kannte und das alles in sein AI-Spiel mit einbauen konnte, was dem YouTuber natürlich voll irritiert und geschockt hat. Voll ausgecreept hat. Super. Oh. Und auch was er denn dann so gesagt hat, das war richtig creepy, das hat er voll gut gemacht. Auf jeden Fall, ich übertrage Sachen scheint auf jeden Fall noch betrieben zu werden. Der Typ hier über The Realm Online, der hier schreibt, dass zum Beispiel einen Server gejoint ist, der noch 14 Spieler hatte. Mhm. Also es scheint wohl noch so ein paar zu geben. Kuschelige Runde. Die gesprengte. Komm, wir spielen jetzt The Realm Online. Ach, stell dich vor, WoW mit bloß 14 auf dem Server. So toll! Endlich mal nicht, dass dauernd die Questgeber umgebracht werden von irgendwelchen High-Level-Arschlöchern. Ich habe noch nie WoW gespielt. Ich auch nicht. Eine Woche auf dem Privatserver und das war scheiße. Ich hab einen Tag lang ausprobiert, für schlecht befunden und wieder deinstalliert. Und das war's mit Knackpunkt. Vielen Dank, dass ihr uns besucht habt. Ja. Hey, ich hab's gespielt. Genau das kann man auch über Knackpunkt sagen. Ich habe eine Folge zugesehen, es für schlecht gefunden und deinstalliert. Ich hatte einmal Spaß gehabt. Es war schrecklich. It was awful. Du möchtest mich nicht verarschen. Ein Bär hat mich mal verarscht. Einmal. Ja. And then I got an arrow in the knee. Ich meine, man müsste doch mal WoW angespielt haben, einfach bloß dieses, weil es ist ja zu gutem Grund eins der größten und es ist so dieses so, wie man eigentlich jedes der wichtigen Spiele der Spielegeschichte mal angespielt haben müsste. Weil wie Super Mario müsste man mal gespielt haben, Sonic müsste man mal gespielt haben. Kann ich vielleicht dazu etwas sagen? Und zwar, viele dieser Spiele haben einen entsprechenden, eine Epoche der Videospielzeit erfüllt mit Leuten, die da rausgekommen sind, und das ist das geilste Spiel. Beispiel, Final Fantasy VII, total beliebt von ganz vielen Leuten. Auf jeden Fall verstehe ich, was das ist. Ich könnte niemals Final Fantasy VII jetzt anfangen und sagen, das ist ein gutes Spiel. Einfach, weil mich dann die Grafik stören würde, dass ich mittlerweile Mechaniken kenne, die mir vielleicht besser liegen oder gefallen. Einfach, weil ich nicht ein Kind der Zeit bin, wo es gut war. Ist halt so. Und ich finde, in vielen Spielen ist es halt nun mal der Fall. Ich könnte sie jetzt heutzutage nicht mehr spielen, weil ich einfach nicht so das Verständnis dafür aufbauen könnte. Ich kann Monster Hunter spielen. Ich habe Monster Hunter 1, 2, 3, 4, 5, jetzt Generations angefangen. Ich bin da drin. Aber ich habe gemerkt, wie sich die Zeit dafür geändert hat. Genauso wie Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3 und Bloodborne. Es ist alles so Spiele. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel kein Crash Bandicoot 1 mehr anfassen, obwohl es auch mir mal früher gefallen hat. Aber das ist wieder weg für mich. Ich meine, für die meisten Spiele trifft das zu, muss ich auch sagen. Aber für einige, weil wir sind gerade in einer Zeit, wo für viele Leute ist ja immer Grafik die Barriere gewesen, weil das sieht so alt aus und so. Und jetzt aber mit dem ganzen Indie-Kram und der Retro-Grafik, die hingekommen ist, ist das weniger eine Barriere geworden, als sie war. Ja, Shovel Knight ist eine meiner Beispiele. Ja, da wäre ich aber vorsichtig. So redest du jetzt von Retro jetzt 2D oder 3D? Weil ich glaube, heute kommst du nicht mehr sehr weit, wenn du irgendwie Retro 3D baust. Ich weiß, da ist das Problem, weil Retro 3D ist gerade in der Kimme. Was man jetzt, wenn man sich im Retro 3D-Bereich befindet, dann sagt man ja immer Low Poly oder irgendwie so ein Scheiß. Dieses Retro 3D gibt es gar nicht. Es gibt nur Retro 2D, Low Poly und modern. Und Side-Scroller. Und Ansgar. Und Clicker Heroes. Clicker Heroes ist Clicker zeitlos. Heroes. Sein Meisterwerk, das mich seit 2013 gefangen hält. Es ist das älteste von, wann ist das eigentlich? Zum Thema noch zurückzukommen, dieses jetzt. Rift? Oh, wie ist das? The Realm war von, oh, jetzt hab ich's schon wieder weggemacht, weil ich dachte, wir sind schon durch. Warte, ich ruf's noch eh sofort wieder auf. Ursprünglich gestartet in 1996 und das Online kam erst später dazu. Es war vorher einfach nur The Realm. Okay, und nachher wurde es zu The Realm. It was first released in late 1969 by then industry giant Sierra Games. The game was a very early version of an MMORPG featuring Dungeons and Dragons style character creation and an open world where you could meet up with other player characters and quest for loot, hunt monsters or just chat. Seltsam. Zitat aus Atlas Obscura. Aber das D&D-System ist jetzt also kein Beispiel dafür, dass es ein gutes Spiel macht. Ich nenne ein anderes Spiel, zum Beispiel Fallout, das erste, hat sich auch an, sagen wir mal, D&D bedient, weil du dieses Punktekaufsystem hattest. Das Special-System war ja nichts anderes, als ich tue Punkte irgendwo rein, damit ich bestimmte Talente freikaufen kann. Also mehr ist bei GURPS. Ja, aber GURPS entstand auch aus Dungeons & Dragons, weil die hatten die Idee, dass wenn du bestimmte Werte erfüllst, kannst du bestimmte Talente nehmen. Dasselbe hattest du ja dann auch in Fallout 1, 2, 3. Nee, 2 nur. 3 haben das ja wieder weggemacht. Dass wenn du, sagen wir mal, Aufmerksamkeit 8 hattest, konntest du Überlebenskünstler nehmen, weil du das erfüllt hattest. Dasselbe funktionierte ja auch bei D&D. Bei D&D hattest du ja noch das mit den Attributen. Heißt, wenn du Stärke 16 hast, hast du plus 3 auf Stärke. Das war ja dann nicht mehr so ausschlaggebend. Aber das, der Punkt ist, das mit den Werten steigern und so, das ist nichts Neues und nichts Besonderes. Also es ist kein Punkt für mich, dass das Spiel mir das besonders macht. Ich fand das bei Fallout 1 super, wenn du Intelligenz total niedrig hattest, was du da für Dialogoptionen hattest. Dasselbe hattest du auch bei Vampire the Masquerade Bloodlines. Ne? Wenn du halt Malkavianer spielst, der redet dann auch ganz komisch. Aber hat einer von euch mal ein ganzes Spiel durchgehalten mit wenig Intelligenz? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich irgendwie zweite Stadt so. Nee, der Witz ist weg. Damals bei Morrowind. Was nehme ich? Ich nehme Zauberer. Worauf skille ich natürlich auf, oder war das irgendein anderes MMORPG? Ich nehme Zauberer und dann skille ich einfach natürlich auf irgendwelche Scheiße, die damit nichts zu tun hat. Multiclass-Kleriker. Endlich bin ich in meinem Element. Ja, aber vielleicht ist das auch einfach, dass du halt nicht, dass du unbedingt die D&D-Werte hast, sondern bloß, dass du halt überhaupt Werte verteilen kannst und so einen bisschen besondereren Charakter hast, als einfach bloß, anfangs sind hier alle Ork-Jäger genau gleich, außer welche Hauer du ausgesucht hast. Das hat sich ja mittlerweile ja aufgelöst, weil in Fallout 3 und 4 ist es ja mittlerweile so, du kannst eigentlich jedes Perk haben. Du hast keine Special-Voraussetzungen mehr. Also ich meine gerade Realm, dass das vielleicht einfach bloß als D&D-Style die meinen. Dass du halt überhaupt Werte verteilen kannst. Also ja, gut. Dass du halt einen individuellen Charakter gestalten kannst. Weil im WoW, ja, du hast ja auch diese, dass du die Skills reintun kannst, aber Equipment ist da wichtiger. Ja, also Skills und so, aber der Attribute gibt's ja nicht wirklich so. Okay, bloß durch Equipment auch wieder. Also ist es bloß ein MMORPG, was akzeptiert hat, dass nicht alle gleich geboren werden. Ja, aber ich finde MMORPGs, wo du die Punkte noch selber verteilen kannst, viel besser, denn deswegen finde ich Diablo 3 auch so scheiße. Weil du nichts mehr selber machen kannst. Nichts mehr. Ich weiß nicht, also du kannst die Runen verteilen und entsprechend gute Builds bauen. Ja, aber das finde ich... Das finde ich schon ein bisschen scheiße. Das Ding ist ja auch, der Rollenspielaspekt ist ja auch so gering, dass der fast nicht mehr auffällt. Das ist ja eigentlich nur ein Action-Hack'n'Slay. Ich möchte bei Diablo 3 auch einfach nur Action haben. Ich möchte ein Arcade-Gefühl haben. Ich gehe rein, fange sofort an, spiele so viel ich mag und dann gehe ich wieder. Wenn ich jetzt ein MMO spiele, dann möchte ich so etwas, oder halt nicht ein MMO, aber ein Rollenspiel, dann spiele ich Dragon Age Inquisition. Wunderbares Beispiel dafür, dass du einen richtig tollen Charakter spielen kannst, wo Werte wichtig sind. Ja. Aber es sind zwei verschiedene Handschuhe, die du anziehen kannst. Ne? Die einen sind kalt, die anderen sind warm. Die anderen kannst du aus dem Backofen etwas anpacken und, oh ja, hier ist die angenehme Lasagne, die ich mir raushole mit ein bisschen Prise Romantik und so. Und du hast diesen dünnen Gummihandschuh und so, das ist ein richtiges Abenteuer, Hardcore. Oh, ich verbrenne mich gleich. Also das eine ist Blizzard, das andere ist BioWare. Das andere ist BioWare. BioWare. Die Lasagne muss ja nach Frauen schmecken. Fuck. Ich forciere alle schwulen Leute ins Gesicht. Nach Dragon Age 2 habe ich das Zeug nie wieder angepackt. Das gute BioWare-Bier. So scheiße. Aber Inquisition, absolute Empfehlens, also Empfehlungstipp. Richtig gutes Spiel. Nein, wenn die mich einmal enttäuscht haben, werde ich davon nie wieder irgendwas kaufen. Punkt. Komm, hol dir das BioWare-Bier. Am nächsten Morgen darfst du dich zwischen drei Geschlechtspartnern entscheiden, mit denen du Sex gehabt hattest. Und drei Arten zu kotzen. In drei Farben, rot, grün und... Einhornkotze! Rot, grün und Einhorn, das sind sehr schöne Farben. Ja, wir müssen ja so ein bisschen catern zu den, weißt du, Transgender und so. Hm. Oh, es ist falls ihr übrigens auf unsere Internetseite gekommen seid, mit knackpunkt.net aus Hannover. Wie sind wir jetzt bitte von MMOs auf Transgender gekommen? Wegen Einhorn. Danke, wegen dem Charakter, den sie da irgendwie wohl reinforciert haben, der einem ja quasi aufzwingt. In Mass Effect. Ah, nee, stimmt, das war in irgendeinem D&D-Update. Da hatten sie irgendeinen neuen Charakter mit eingeführt. Oh, stimmt! Und der war dann irgendwie, hatte irgendwie einen von diesen modernen Geschlechtern. Stimmt, und sie hat, ja, genau. Und es war wirklich so, hallo, mein Name ist so und so, ja, und ich habe das und das Geschlecht. Und niemand redet mehr darüber, das ist das Beste, weißt du, so kurz so, ey, das ist ja, und dann so, egal, ich spiele das Spiel einfach weiter. Hauptsache, man kann Titten dran fügen. Ja. Aber das heißt, wir sind ja so bei dem Thema so halbwegs durch. Ich hatte ein interessantes, was ich ansprechen wollte, weil wir alle mochten doch MTV, wie es vorher war, oder? Mit guter Musik. Auf schlechten Serien, Pinch My Ride und Flown, Cowboy Bebop sind immer noch mal im Herzen. Ja, guten Anime-Serien. Golden Boy. Ren und Stimpy. Also, all the way. Ich mag... Waren die auch? Exhibit. Ich dachte nur Nickelodeon. Was magst du? Exhibit. Aber die liegen, glaube ich, auch eine Zeit lang... Die hatten wir nur Zimpi, meine ich doch. Aber die liefen auch mal da. Ja, und Mr. X to the Z ist auch da. Pimp my ride! Das Tolle ist, ein guter Teil davon wird wiederkommen, nämlich VH1 Classic als Sender. Ja, stimmt. Wird relaunched als MTV Classic, weil... Aber Pay-TV. Anstelle, dass wir MTV besser machen, ja, nee, wir... Okay, wir nehmen noch weniger Mühe, wir zeigen den alten Scheiß einfach nochmal und das reicht. Kommen die Osborns wieder? Moment mal, das klingt so schrecklich nach Takeshi's Castle. Oh, das wäre geil. Und Jackass, die ganzen alten Jackass-Folgen. Also es ist angesagt, es wird Unplugged kommen, Aeon Flux, The Real World, Jackass, MTV TRL, was war das? Das war die Musiksendung, und durch die Yoko so berühmt wurde gegen Ende, nachdem er von wo auch immer wegkam. Das war praktisch so eine tägliche einstündige Musiksendung, so einstündige Charts, wo die halt Stargäste hatten. Top of the Pops, nur halt mit nur einem Gast. Also es wird so Kram vor den 90ern bis in die frühen 2000er gesendet. Also das ganze Nirvana, was ihr wollt. Ich möchte, dass du irgendeiner Pete und Pete zurückbringt. Da brauchen wir Nick-Klassik. Hey, Ed. X-Dax, wenn überhaupt. X-Dax. Extreme. Stimmt. Ah, Monsters. Mit diesem Tennisspieler. Das war auch geil. Oder Dark. Okay, wenn wir gerade dabei sind, dann vielleicht mal. Nein. Dann vielleicht mal eure Top 3 Kindersendungen von damals. Darkwing Duck, Dragon Ball Z und die ganzen Animes auf MTV, wo ich eigentlich noch zu jung war, gucken. X war ganz geil. Bis zu welchem Alter reden wir? Ja, so... Ja, schwierig. Das ist 10 bis 12. 10 bis 12, Dragon Ball... Und alle, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich mit 10 bis 12 wirklich das gesehen habe. Alter, scheißegal. Eure drei liebsten Kindersendungen, die euch bis ins Erwachsenenalter begleitet haben. Dragon Ball, Pokémon. Dragon Ball Z, Pokémon. Also Dragon Ball, da packe ich jetzt so alles, was danach kam, auch mit dran. Deswegen. Ja. Puh, bei mir wäre es Marshall Bravestar, Galaxy Rangers, Mask, Transformers auf Top 3, Bo. Ich weiß, es ist mehr als 3, aber das ist ein Block. Das ist ein Block für mich. Top 3. Drei Sendungen, mehr nicht. Drei? Das ist schwer. Dragon Ball, Pokémon. Ich hab echt viel früher geguckt. Gummibärenbande. Ja, wir haben alle viel geschaut. Helsing! Also Darkwing Duck gehört aber auf jeden Fall dazu. Also ich glaube, für die Sachen, die mich am meisten beeinflusst haben, da ist wirklich so, ich glaube, Ren und Stimpy zu der guten, einfach bloß als junges, formbares Kind du diesen abstrusen Humor da plötzlich mitkriegst. Ja. Der macht alles kaputt. Ja, unbedingt. Dann Simpsons, weil einfach, das war die guten Jahre. Oh, stimmt. Ja. Rockos modernes Leben. Also dann so als drittes, wie es mich einfach geformt hat, war The Max, wie das auf MTV abends, nachts sogar auf Englisch ausgestrahlt wurde. und wie es einfach so ist, so da die ersten Ansätze von Scheiße, da ist cooler Kram, aber der ist nur Englisch. So, vielleicht soll ich doch ein bisschen mehr Mühe im Englischunterricht reinbringen. Ich mochte auch hier von Go Nagai Cutie Honey, da hab ich gern geguckt. Das lief halt in Polen, als ich damals noch da lebte. Und What the fuck ist da los? Getter Robo, das habe ich auch gern geguckt. Ansgar, Live-Schüsse, abgehört, jetzt machen wir das Internet verrückt. Nee. Yellow Lives Matter. Ich weiß nicht, ich habe... Meine Wohnung brennt! Nee, seit zwei Tagen versammelt sich die ganze Zeit irgendwelche Leute mal irgendwie unter meinem Fenster. Ich keine Ahnung, was da los ist. Hast du mal gecheckt, ob Pokestop bei dir eröffnet wurde? Oder eine Arena. Wenn eine Wohnung, Alter, eine Arena. Wenn hier Pokémon Go technisch hier irgendwas unterwegs wäre bei mir, dann würde ich hier jetzt nicht sitzen. Ist ein rotes Kreuz in deinem Garten? Nein. Ein brennendes Kreuz, meine ich. Nein. Ein brennendes Kreuz. Liegt da ein toter Pferdekopf? Ich kann ja mal schauen, Moment. Er hat nicht Nein zum Pferdekopf. Einmal mit Profis arbeiten. Juhu. Aber sonst mit der Serie war es echt diese Zeit. Okay, zum kleinen Teil, weil es ist ja nicht Cartoon, aber sonst so wirklich auch Pete und Pete, weil das auch wieder dieses Absurde, die Geschichte dorthin wieder das ist, weil einfach diese langen Geschichten mit vielen Charakteren, die sich dort so getragen haben. Pete und Pete ist... Kennt ihr noch von MTV Najika? Agentin Najika? Ja, klar. Das habe ich in diesem Alter dann geguckt. Was meint ihr, wie mich das geprägt hat? Welches war das? War das das, wo Höschen, es irgendwie um die Natur... Höschen, ach, überall. Oh, Höschen. Ja, oh, das habe ich bloß zwei, drei Höschen Folgen überall gesehen. Dann, nee. Was? Höschen? Ich habe nur Hose an. Everywhere. Ja. Höschen, Unterwäsche. Das war dieses, wo ich einfach aufgehört habe, so, nee, oder, das, ach, das muss Agent Aika, genau. Die war im Grunde eine Auftragsmörderin oder so etwas und die hat gegen eine Organisation gekämpft, die alles knapp bekleidete Frauen unterhalten hat. Und alle Action-Szenen sind nur, oh, Röcke fliegen hoch. Und ja, und die Kameras, Frau fällt immer so ins Bild, dass du halt direkt ihr Höschen sehen kannst. Arsch. Das war noch so damals die Vox Manga Hours. Sowas konnte ich nicht ertragen, wenn man sowas Besseres kennt, wie einfach Cowboy Bebop. Oh, Cowboy Bebop war geil. Ja, Tatsache. Und von moderneren Sachen... Gurren Lagann. Ja, Gurren Lagann ist auch gut. Hast du dann Kill la Kill geguckt? Nee, noch nicht. Selbes Studio, aber Hammer. Das fühlt sich genauso an wie Gurren Lagann. Boah, Gurren Lagann war so geil. Ich hab so geheult. Und es gibt auch mittlerweile Space Patrol Luloko. Nochmal. Davon habe ich ein paar Folgen gesehen. Die waren sehr seltsam. Gut, ne? Ich mag den Boss. Ja, das ist toll. War das, was du mir gezeigt hattest, wo die Mutter eine Piratin war und der Vater war so ein Space Cop und dann begleiten die sie aber beide, während sie ihrem Freund sagen will, dass sie... Wo die Tochter zur Schule will und der plötzlich zu Eis wird und die ihn aus Versehen zerbricht und so ein Scheiß. Und wo die zur Waffe um sich wandelt. Genau. What? Ja, genau, das meine ich. Wo sie sich dann in eine Knarre verwandelt. Es ich hatte nur diese eine Szene gesehen, aber super. Ist aber dasselbe Studio wie Gurren Lagann. Also, ja? Super, ja, super empfehlenswert. Also ja, wobei ich gucke im Moment halt Black Butler noch zu Ende. Oh, Black Butler ist super. Das hatte ich, glaube ich, mal gelesen. Ansonsten, Ansgar und ich gucken ja gerade Diamond is Unbreakable, was auch eine super empfehlenswerte Serie ist. Ich schaue es nur sporadisch, aber sagt Bodas nicht. Ich weiß, du guckst es mit Marek zusammen, wenn er halt mal Zeit dafür findet. Ja, und dann wir machen das aber immer so, wir warten halt immer so zwei, drei Wochen und dafür gucken wir dann 4, 5, 6 Folgen am Stück, je nachdem, wie sie halt rausgekommen sind. Und er hat immer noch nicht dich dazu gebracht, Gurren Lagann zu sehen, oder? Nein, ich hab das nicht. Nee, hat er noch die nicht. Die kämpfen auf der Galaxie, das ist episch. Ich glaube, nee, hör mal, für ihn ist der Zug abgefahren, das ist das Problem. Alle Leute sagen, es ist toll und so weiter und seine Erwartungen sind so hoch, wenn er dann guckt, dann so, weil ich hatte dieselbe Erwartung, so, hey, guck dir Diamonds Unbreakable an, und er so, nee, und ich wusste, dass du so reagieren wirst. Dasselbe wie bei Undertale, spiel das, so, nee. Marek auch nur so, wie kann er nur so kaputt sein im Innern? Ey, mein Held, nächsten Sale hole ich vielleicht Undertale. Ich öffne gerade Facebook und dann sehe ich schon wieder diesen Artikel, diese Frau masturbiert während der Geburt. Das möchte ich nicht wissen! Kannst immer noch klicken, ich möchte das nicht sehen. Ja. Kannst Mark Zuckerberg persönlich darum bitten, dass er das vor dir geheim hält. Ich möchte deinen Zucker nicht aber haben, Herr Berg. Aber was dieses Ansgar und mehr angeht, es ist teilweise wirklich so, wenn mir Leute die ganze Zeit damit in den Ohren hängen, das ist so toll, das musst du sehen, dann bin ich schon so... Ja, das ist absolut verständlich. Ich weiß nicht, es kann sein, dass das nicht meine Meinung vertritt. Ja, klar. Ich verstehe das auch. Und dann bin ich auch schon so ein bisschen abgeneigt. Gut, bei Undertale gebe ich aber zu, es ist wirklich brutal gut. Man muss es gespielt. Ja, als du dann den zweiten Run gemacht hast, wo man dir erklärt hat, mach mal einfach mit jemandem Freundschaft. Und man so, oh, das ist ja cool. Oh, das macht ja doch Spaß. Soll nicht jeden immer töten müssen. Und dann hast du, glaube ich, auch die Nachricht verstanden von dem Spiel. Nicht immer töten müssen. Nee, überhaupt nicht töten müssen, überhaupt. Immer töten. Spiele, in denen man nicht töten muss, machen keinen Spaß. Nein, weil Undertale existiert und von vielen als bestes Spiel 2015 angesehen wird. Und dann hast du den Hardcore-Run von, dann kannst du auch das Metal Slug noch nicht probiert. Ich hab das. Der Hardcore-Run von Metal Slug ist, töte keinen einzigen Nazi. Ja, Warum? Ich hab da. Weil nicht in jedem Level Nazi vorkommen. Du kannst auch gegen die Aliens krabben, was weiß ich, alles kämpfen. Ja, warum würdest du Nazis nicht töten wollen? Das ist eher so mein Teil. Weil die dir später im Spiel helfen können. Die Nazis. Ja, richtig. Ja, es gibt einen Metal Slug-Teil, da verraten dich die Aliens und dann brauchst du die Hilfe der Nazis, um die Aliens zu besiegen. Eben. Du Scheiße. Das ist so toll, weil du fühlst dich so, oh wow, wie geil, die kämpfen. Auch wenn es gespoilert ist, aus Metal Slug X, damals für PS1, war das Ending, dass ein Nazi-Kamikaze-Bomber in das Mutterschiff fliegt. Wie hoch fliegen wir in Independence Day? Vor allem dieses in PlayStation. Ja, ich weiß, das war so toll. Super lahm einfach nur. Ja, aber diese Sprites, das ganze Spiel Metal Slug ist super, super detailverliebt gemacht. Ui. Aus Versehen an meinen Monitor gespielt. So ein Spiel wirst du nie wieder haben. Halt von den Sprites. Das war ja auch so die Endzeit der 2D-Zeit. Mercenary Kings, oder? Will ja gerne so ein Nachfolger sein irgendwie. Und kannst du nicht haben. Weil das letzte Spiel, was so an Sprite-Work arbeitet, ist ja jetzt auch schon gecancelt. Oder halt jetzt in 3D nur noch. Und zwar ist das King of Fighters. Oh, davon hatte ich gehört. Das ist mittlerweile auch nur noch 3D. Und du so, oh nee, noch einer dieser Sprite-Riesen, die halt nie wieder ein Spiel in Sprite-Grafik zeigen, die wunderschön ist. Mhm. Auch wenn 3D ist teilweise jetzt hübscher geworden, weil ich war auch sehr, sehr skeptisch dagegenüber, wie Pokémon in 3D übergangen ist mit den Pokémon im Kampf. Leute, warte mal, was passiert hier eigentlich gerade? Und jetzt, wo wir bei Pokémon. Wir wollten uns doch voll streiten und wir hatten noch eine Diskussion nach der anderen im Hinterkopf, die wir noch fortführen wollten. Ist doch egal. Ja, weil Pokémon Go, wie das bisher geworden ist. Ja, stimmt, wir sind ja alle vereint im Also, du hast absolut recht, wie das mit dem Pokémon-Spiel funktioniert, Christian. Ein anderes Spiel, was super in 3D jetzt mittlerweile aus ist, ist Guilty Gear Revelator. Oh, Guilty Gear, richtig nice. Guilty Gear. Ist das 3D gut? Richtig gut. Du siehst gar nicht, wie das fließt von Manga-Grafik in 3D. Einen Trailer musst du dir angucken, du so, wow, wann hat das geswitcht von 3D in 2D? Und dann merkst du, die Charakter sind zwar, also 3D, aber werden so gut gezeichnet, dass sie aussehen wie 2D-Charakter. Ah, ich würde, glaube ich, noch warten, bis ein Blaze Blue rauskommt damit, weil ich mag Guilty Gears, aber immer geiler. Blaze Blue, ich mag das Kampfsystem einfach bloß, ja. Dieses, jeder Button ist eine bestimmte Art von Fähigkeit und die Richtung, Richtung, die dazu macht, ist trotzdem das. Hier, Guilty Gear X2 Reload ist das, ne? Nee, Exert, also XRD und dann Revelator. Das ist das. Wenn Japaner meinen, okay, wir wollen uns alles cool haben mit Wortbedeutung, wie das ist Excel, der heißt AXL. Ja, oder das Z in Dragon Ball hat keine Bedeutung, außer es ist ein cooler Buchstabe in Japan. Ist auch so. Das ist einfach ein Alteisen, klingt nach einem tollen Mecher. Das erklärt RPG Maker VXAs. wie gesagt, der Trailer von Exert Revelator Guilty Gear ist atemberaubend. Apropos atemberaubend, das hat sich einer hingesetzt, jetzt, ich weiß nicht, ob es ein Team ist oder ein kleiner Trupp oder nur einer. Daggerfall, die Elder Scrolls, wird gerade in Unity nachgebaut. Sie sind in der Alpha noch gerade. Gesundheit? Wie hieß das? Moment, Wurden die gezwungen, aus Skyrim rauszugehen? Weil ich meine, in Skyrim gab's das gleiche doch auch schon, oder? Apropos Skyrim. Naja, die sind da ja gerade jetzt hier mit. Ja, nee, Oblivion-Grafik und dafür. Skyrim kommt das ja. war Morrowind nachmachen mit Skywind-Grafik. Aber dieser Typ will einfach nur Daggerfall 1:1. Und zwar mit allem, was damals, was heißt mit allem? Das heißt natürlich verbessert, das heißt bessere Karten und. Mit allem, was damals da war, ich baue es nach. Aber größtenteils halt diese ganze Welt bereifbar. In einem einzigen Spiel. Bin ich eigentlich ziemlich ein bisschen stoked, um das mal zu spielen, aber das wird wahrscheinlich noch 3-4 Jahre oder so dauern. Ach, das heißt, dann hat es wurde bloß gemacht von den Fans, um halt bessere Grafik zu haben, weil die Leute die alten nicht mehr verdauen können. Wie eben genannt. Und das heißt, aber das ganze Projekt wird dann altern und dann nicht mehr verdaubar sein für die Leute. Ja, da haben wir schon Elder Scrolls 6 Blackmarsh draußen, da ist das egal. Das ist das, was ich angesprochen habe. Von wegen, Spiele haben einfach nicht mehr so diese Wertigkeit, wie sie früher mal hatten. Weißt du warst nicht ein Kind der Zeit. Du hast nicht den Zeitgeist dieses Spiels. Und dann kommen halt Leute sagen, es braucht ein HD-Remake, sonst werde ich es nicht spielen können. Und absolut verständlich. Ich will keinen Augenkrebs bekommen in Daggerfall, wenn ich 10.000 Mal dieselbe Stadt sehen muss. Das ist das, was es einfach macht, in Daggerfall zu remaken. Weil vieles ist reused an Grafiken und du musst nur woanders hinsetzen. Ja. Nochmal. Und dann hast du das recht fix. Ja, aber das sieht doch dann genauso aus. Ich meine, jeder Dungeon sieht gleich aus. Ja, da ist nichts mit random. Es ist so wie in Diablo 3, dass einfach neue Gegner in eine andere oder selbe Umgebung reingesteckt werden. Es soll ein neuer Dungeon sein. Also könnte man genauso gut ein Roguelike spielen? Ja, theoretisch. Aber vielleicht möchtest du Story haben. Vielleicht möchtest du ein gefeiltes Crafting-System haben, was Daggerfall nicht hat. Vielleicht möchtest du alles haben. Das Crafting und das Roguelike und die Story. Und dann hast du We Happy Few. We Happy Few. Oh ja, davon habe ich gehört. Aber habe ich mir noch nicht. Oh, das will ich spielen. Oh, das will ich mir kaufen. Das ist so ein bisschen wie Bioshock, oder? Von wie die Welt utopisch ist, oder? Ja, ja, und die sind dann irgendwie alle auf Drogen und keine Ahnung. Ein komplettes. Ich erinnere mich. Großbritannien und du spielst irgendwie einen, der aufgehört hat, diese ist mir scheißegal, Droge zu nehmen und du erkennst dann plötzlich, dass einfach nur alles im Arsch ist. Ich erinnere mich nämlich an eine richtig gute Szene, da glaube ich, habe ich ein bisschen was davon gesehen, wo ein Kerl halt diese Pillen nicht genommen hat und er hat einfach Nein gesagt. Dann kommt er irgendwie in so einem Aufenthaltsbereich von seinem Büro und sieht, wie die Leute eine Piñata aufbrechen, stellt sich heraus, dass das eine Ratte ist, aus der sie fressen. Mhm. Und er fängt an zu kotzen. Was ist los mit dir? Hast du keinen Bock, Süßigkeiten zu essen mit uns? Mhm. Hast du die Pillen genommen? Oh mein Gott, er ist ein Downer. Ja, natürlich. Ja, ein Downer. Das ist schon cool. Das ist schon echt cool. Also wobei allein die Erfahrung. Es wird aber aus einigen Reviews, wie ich gesehen habe, bemängelt dafür, dass das Crafting ist zu kompliziert. Oh. Es soll auch super hart am Anfang sein. Ja, ist es. Also die Zeit läuft zu schnell. Du gehst irgendwie zwei Straßen entlang und plötzlich ist es nicht mehr morgen, sondern schon Nachmittag. Oh. Und dementsprechend läuft natürlich auch schnell deine ganzen Sim-artigen Meter laufen ab. Du wirst sofort müde, du hast plötzlich sofort Durst, du hast Hunger. Und also anscheinend, das geht alles ein bisschen zu schnell und dann schmeißen dir noch ein komplett unübersichtliches Inventar in den Weg. Und eine Story, die zu schwer ist zu verfolgen. Hauptsache ist es nicht so wie das Inventar. Aber ansonsten, diese ganzen 3? Roguelike-Elemente passen aber ansonsten super gut. So, wer ist der Entwickler und hat er schon mal was gemacht? Der hat schon mal ein Spiel gemacht, das wollte ich mir auch kaufen, das sah echt interessant aus. Es ist auch noch nur Beta oder Alpha sogar noch. Early Access. Ich hab das andere. Es ist in der Mache und das Ganze ist ja bloß ein bisschen Schwierigkeit einordnen. Damit müssen die bloß wahrscheinlich zwei Parameter in einer Excel-Datei umschreiben und schon ist das Spiel anders. Ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus. Compulsion Games. Contrast gemacht. Contrast, da ist es. Contrast. Krimi-Indie, weiblicher Darsteller, Plattformer. Genau. Die haben Style. Der Mann ist irgendwie dann, also die Tochter sucht dann ihren Vater und keine Ahnung, was ist schon ein bisschen creepy. Aber We Happy Few sieht halt auch sehr interessant aus. Eben dafür, dass es halt so ein Bioshock-artiges Roguelike mit Story ist. Mhm. Es ist eine utopische Welt, wo du, sagen wir, eine normale Kerl bist und du beobachtest einfach, wie die Zivilisation untergeht. Ja. Ja, das ist ja schon passiert. Aber sie ist ja immer noch in dieser Art Spirale nach unten. Ich meine, die Leute fressen Leichen. Ja. Aber sie können noch Drogen produzieren. Ja. Die sind ja voll gepumpt mit diesem Joy. Du versuchst einfach rauszufinden, was da los ist. Warum das alles so ist. Als Spieler. Wahrscheinlich weiß der Charakter irgendwie halb, was los ist. Ja, ich muss diese Droge essen oder ich sehe eine Ratte. Das ist echt die Frage, warum würde es einer sich antun und nicht einfach bloß die leichtere Option nehmen? Ich nehme die Droge und alles ist toll. Ja, so dieses, willst du ins Hasenloch rein? Ja, das ist diese Motivationskiste. Dass du wirst da quasi reingeschmissen und fällst, ich glaube, wenn ich das Video richtig verstanden hatte, dann spielte man irgendwie so eine Art Redakteur, der Zeitungsartikel durchgeht und die befürwortet, die er halt in die Zeitung haben will. Und man lässt das Mittel halt nach und dann merkt so, okay, irgendwas stimmt hier einfach nicht. Und jetzt, dann musst du dich am Anfang entscheiden, willst du die Droge nehmen oder nicht? Ich will das Spiel als J. Jonah Jameson. Du warst im Grunde ein Kerl, der die Zensur gemacht hat. Ich brauche mehr Bilder von Spider-Man. Wo sind die Bilder? Ich nehme alle Drogen, aber es kann Bilder von Spider-Man. Es hat, glaube ich, irgendwie dann angefangen, dass du einfach ein paar Artikel einfach durch hast gehen lassen. So, das hört sich nicht irgendwie schlimm an, weil jemand seinen Garten vergrößern wollte. Kannst sogar ein bisschen so Sachen durchgehen lassen oder untersuchen wie Papers, Please. Oh, das ist ein gutes Spiel. Papers, please, wollte ich auch immer mal. Glory to Alistotzka. Alistotzka. Er hat nie gespielt, bloß ein paar Videos gesehen und... Nee. Man kennt die Memes. Das ist fucking Micromanagement bis sonst was. Das ist ein echt gutes Spiel. Meine Kinder brauchen Medikamente. Von den gleichen Leuten, das habe ich bei Markiplier gesehen, dem YouTuber. Warte, wie ist das noch? Please don't touch anything. Ja, genau, und da ist wo auch... Du bist ein Kerl, das ist unmöglich! Du bist ein Kerl, der besucht seinen Kollegen bei der Arbeit. Deine Arbeit ist einfach dieses... Pult mit den Knöpfen und Hebelchen anzugucken und nichts anzufassen. Und dann sagt der Kollege, ich muss ihn kurz auf Toilette, fass bitte nichts an, please don't touch anything. Und dann geht's los und dann kannst du anfangen zu drücken und dann geht hier eine Schublade auf und dann hast du da eine Klappe mit einem kleinen Bildschirm und Drehrädchen. Ja, cool. Super. Dann ein Countdown. Ja. Dann ein Whack-a-Mole-Spiel. Und alles, das Coole ist, mit jedem Mal, wo du diese Maschine bedienst, kannst du irgendwie eins von 15 oder bis 18 verschiedenen Endings kriegen. Ja. Und die Endings geben dir kleine Poster und Karten, die sich dann halt mit in diese Wand aufbauen, die dann nachher fürs Late Game noch mehr Hinweise geben. Ja, wie geil. So, du hast dann so die Postkarten so am Hintergrund, dann geht irgendwo eine Klappe auf und dann Postkarte plus plus diese Klappe ergeben plötzlich irgend so ein kleines Mini-Labyrinth, das du dann für ein Rätsel auf der anderen Seite der Maschine wieder brauchst. Und also what the fuck? Also und dann hast du auch so ein Dunkellicht. Dann findest du ein Dunkellicht und dann siehst du plötzlich über das Pult so, oh mein Gott, hier sind ja überall Rätsel drauf. Ja, und in der Mitte ist halt immer dieser Monitor, der dann das Ende verrät. Entweder die Welt geht unter oder du beschwörst ein Riesenmonster. Habt ihr mal oder alles Assemblance. The Assemblance. Assemblance wollte ich immer mal spielen. Dieses auch so ein Psychospiel ist das. Nie gehört. Avengers? Oh, was? Assemblance. Aber so Spiele mit nicht. Tüfteln und so, ich hatte mir letztens The Room geholt. Silent Hill? Steam Sale. Nice. The Room ist auch so ein Rätsellöser. Ist so der beste Film. Ich hatte auch vorher Safecrack Games, wo du halt nur gesagt hast, The Room ist, stell dir vor, du hast... Tommy, wieso? Verdammt, Tommy, nein, wieso? Nicht das. Du hast irgendwie ein Wandschrank-Rätselding, was irgendwie so ein Safe ist mit Rätseln, um das Ding zu knacken. Dann machst du es auf, dann kommt ein Gerät da raus und da ist das dürfste Gerät, wo irgendwie 2000 Mal mehr drin steckt an Mechanik, als da drin darin passen kann. Ein unmöglicher Raum. Also, dass plötzlich das rausklappt und dann kommt das da und dann klappt noch mehr raus und so. Wie hat das vorher da? Nein! Das ist diese Filmtechnik, nicht. Filmtechnik, die haben sie benutzt bei Iron Mans Anzug und den Transformers. Dann hat niemand von euch so The Witness gespielt? Nee, war mir zu teuer. Ich kenne nur nicht. Ich wollte, weil es toll aussah. Bringt. Aber dann habe ich mitbekommen, es ist irgendwie bloß verdammte, immer das gleiche Art von Rätsel und dann, nee. Das ist halb richtig. Du lernst halt mit diesen Rätseln umzugehen, aber du wirst immer besser und dann macht das Spiel richtig viele clevere Sachen. Und da hat's mir richtig gut gefallen. Weil du machst es halt, du musst halt Muster komplettieren, indem du einen Faden durchziehst. Und das ist immer dann so, sagen wir, so eine Gitterform und du musst halt ein bestimmtes Muster zeichnen, damit du halt den nächsten Bereich betreten kannst. Das wird später richtig clever, was die damit alles machen können. Es ist nicht nur einfach nur dieses Punkt ziehen, sondern manchmal musst du auch umdenken, wie du den Punkt ziehst. Manchmal den Punkt, den du ziehst, macht daraus einen Weg, den du betreten kannst später und solche Sachen. Das ist richtig gut. Aha. Sehr empfehlenswert. The Witness heißt das. Es ist sehr simpel. Bleibt bei mir aber trotzdem 37 Euro. Nee. Tut mir, ist wirklich leider das K.O.-Kriterium. Ich hatte das im PlayStation Store Summer Sale für 10 Euro und. Na, das natürlich, das war's anders. Ja klar, für mein Problem bloß ist, sah von den Trailern aus wie eine andere Art von Spiel und da habe ich mich ein bisschen betrogen gefühlt und deshalb habe ich ein bisschen negative Verbindungen, die ich mit dem Spiel habe. Ansonsten Empfehlung von mir ist, sich einfach mal den Summer Games Done Quick Stream mal anzugucken oder halt das, was auf YouTube aufgenommen worden ist, da macht er einen Speedrun von The Witness. Sehr empfehlenswert zu gucken. Muss man nicht da irgendwie eine Stunde lang warten oder so, oder gehen Leute dann einfach trotzdem was essen oder so? Ich habe irgendwas mitbekommen, dass halt, damit du einen Speedrun machen kannst, du musst trotzdem irgendwie einen nicht-skippable Film angucken im Game. Ja, aber das ist echt nicht lang. Keine Ahnung, da haben irgendwie, ich glaube, Viertelstunde oder so, da haben dann Leute halt irgendwie Pizza geholt und sind wieder zurückgekommen. Nö, nee, bei Witness war das nicht so. Pizza. Hätte jetzt voll Bock drauf. Was sind eure liebsten drei Belege für eine Pizza? Ansgar, du fängst an. Oh shit, Gorgonzola. Ja? Diese super scharfe Diavoli-Salami. Sehr gut, ja. Und noch mehr Käse. Gut. Sven? Ansgar isst also alles ohne Tomatensauce. Sven, deine Lieblingsreihe. Tomatensoße ist immer. Also, Oregano. Ich habe Oregano vergessen. Ich bin bei Ansgar. Ich mag echt die scharfe Salami. Ja. Jalapenos habe ich da auch sehr gerne drauf. Also ich mag Pizza wirklich richtig, relativ scharf. Die hatte ich gestern. Jalapeno-Pizza. Super. Mhm. Ich überleg grad. Pepperoni Jalapeno ist schon eine ziemlich scharfe Pizza. Ja, also nie kombiniert auf einer, aber so entweder oder so meistens. Rote Zwiebeln dazu? Nee, muss nicht. Ich habe hier jetzt nicht wirklich eine gute Bude in der Nähe, die das dann so macht, wie ich das haben möchte. Mhm. Selber machen ist dann meistens eher die Devise. Ansonsten das Dritte, also was Drittes habe ich wirklich jetzt nicht. Das Dritte ist echt meistens dann so, ey, worauf ich wirklich Bock habe. Aber sowas was Spezielles, wo ich jetzt sagen würde, boah, das muss immer drauf, habe ich jetzt nicht. Als Drittes möchte Sven eine Kombination aus Tomatensauce, Oregano und Käse. Okay. Und bei dir der? Und Teig, Käse. Ganz wichtig. Sujuk, doppelt Käse und rote Zwiebeln. Du bist meine Frau, das ist nämlich auch mein Belag, den ich gewählt hätte. Sehr gut. Christian. Schieß der Keeper. Das ist witzig, weil meine Primärpizza, die ich immer mag, ist Thunfisch und Zwiebeln. Ja. Aber so als dritten Belag, weil der halt nicht unbedingt dazu passend, aber so hatte ich dann auch gedacht, sowas so Salami-artig, so, nee, dann lieber doch wirklich, habe ich auch an Sujuk gedacht. Das ist echt, Sujuk ist super. Wir sind also vereint im Hass auf Anchovies. Ich hasse Anchovies. Aber ich hasse, dass das bei Real ist, keine verdammte Sujuk bei mir gibt. Ach! Eine Sache nur, wie steht ihr dazu, Sauce Hollandaise auf die Pizza? Nope. Nope. Nope, nope, nope. Bah, ekelhaft. Dann eine Empfehlung, mal probieren. Sauce Hollandaise, Lachs und Brokkoli. Das hört sich gut an. Das ist echt eine gute Pizza. Das klingt alles gut, aber nicht als Pizza. Kennt ihr diese... Das ist dann auch ein Elsässer quasi, fast schon. Ja. Kennt ihr diese ekelhafte Spaghetti-Pizza? Oh ja. Ist das nicht ekelhaft? Ich hab mal eine Pizza gut war. Ich hasse diese Pizza. Du meinst die hier überall für 12,50 angeboten wird? Ja, genau die. Ja, das ist Nudeln auf der verkackten Scheiße. Das rutscht dann so rum. Ich hab's mal probiert. Probiert. Und ich mochte es, weil es so... Wer war das? Ich mag das. Das war Ansgar. Was? Niemals. Du Ekelpaket. Ich muss mal... Nee, aber nur die Mensch. Aus der Packung. Wenn ich eine kleine Pizza bestelle, bestelle ich immer eine Pizza mit einem geschlagenen Ei oben drauf. Quasi Spiegelei drauf. Ja, das ist... Das finde ich gut. Kann man machen. Mit so, oder so, dieses so, fuck, wie reagiere ich jetzt? In meinem Kopf habe ich das gerade vorgestellt, dass halt richtig geschlagen ist. Das heißt, du hast Baiser da drauf. Rührei. Ja, aber Baiser, wenn es richtig geschlagen ist und in den Ofen reinkommt. Wow, ja, ich tu das Baiser auch dann so rein bei 240 Grad und holst dann raus, legst oben drauf. Macaron. Machen wir Macaron mit. Chacaron. Und was ist mit... Du kriegst ja teilweise diese, im Geschäft diese Packung Pizza, wo noch irgendein anderer Scheiß dabei ist. Zum Beispiel Pizza und eine Packung Kekse. Oder Glasscherben. Die mag ich auch am liebsten. Rasierklingen. Pizza Glasscherben. Emo-Pizza. Ein Bei uns gibt's nur Pizza-Burger. Bei uns gibt's die Pizza-Burger. Pizza-Burger, das ist die schlimmste Beleidigung, die ich jemals gesehen habe in irgendeiner rechteckigen Verpackung. Ich hab nie gegessen. Hast du es mal probiert? Nein. Bei uns war es halt, die waren reduziert und noch so ein Gutschein für günstiger. Ja, oh, wow. Bitte kauft es. Ja, ey. Ja, dann hatte ich es mal probiert und das Problem ist, du hast irgendwie so halt zwei Burgerhälften mit so leichtem Belag drauf, aber nichts wirklich Fleischmäßiges. Ja. Also, wo ist das Fleisch? Es ist nicht doppelt. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Es ist, du musst noch was dazwischen tun, damit das was ist. Ja, also es war gut, nachdem man noch irgendwie ein paar Scheiben Salami draufgelegt das hat. Ist, ja, glaube ich. Das ist geformt aus den Abfällen, die bei der Pizzaherstellung anfallen. Das ist, Restteig, das ist, Restbelag und so. Und dann nein, das ist genauso wie Tofu. Wenn man Tofu einfach wegschmeißt und ein Steak brät, wird das geilste Essen auf der Welt. Warum solltest du Tofu wegschmeißen? Dann hast du Möglichkeiten. Du hast dann noch Tofu Scheiße. Kannst du schneiden. Wegwerfen. Tofu kannst du richtig gut anrichten, aber dann muss auch mal jemand dran, der halt Ahnung davon hat. Ich will jetzt nicht lügen, dass ich Koch bin, ne, aber. Aber er ist Koch. Ja. Genau. Ohne dir zu nahe treten zu wollen. Tofu muss nicht. Man kann aus einem Stück Karton kein Gold machen. Nee, das ich habe ein bisschen kann ich verkaufen Tofu als Gold. Aber Tofu habe ich das Problem, weil es betrügt mich. es belügt mich, genau wie Formfleisch. So dieses, es versucht was zu sein und das so nachzubauen und das mag ich nicht. Möchtest du, Christian, wissen, wie es offiziell genannt wird, wenn jetzt zum Beispiel du in meinem Betrieb wärst und du wüsstest, wie man das nennt? Es nennt sich Like Meat. Wie ja, Fleisch es sieht für aus, Facebook. Es riecht, aber es ist es nicht. Wie Fleisch. Es ist es nicht. Like Meat nennt sich das. Daraus machen wir unsere Chili Sin Carne, also Chili Con Carne ohne Fleisch. Es ist halt, wenn du mitbekommst, wie viel rangetrickst wurde, damit das schmeckt wie Fleisch, aber keins ist, dann denke ich mir nur, hätten die die Arbeit reingesteckt, um das besser Sin schmecken zu lassen ohne. Und was Eigenes Sin? Zu sein. Sin, listen and repeat. Let's listen again. Tofu. Sinn. Ohne. Tofu. Yaya con Dios. Tofu. Uno cerveza, por Fleisch. Favor. Ach so, du meinst Toffifee no. auf die Pizza. Una natürlich. Con Chipolla, per favor. Deutsch für Anfänger, sprechen Sie mir nach. Una puta, por favor. Tofu. Fleisch. De puta madre. Pizza con puta madre. Ah, ja, ja. Die Franzosen rausholen. Oh, mon Dieu. Gros malheur de cac. Coup de grâce. Christian, also so auch von der Anordnung jetzt her, kommt mir Christian wie der Kindergärtner vor und wir sind so die Gruppe, die ständig nur Scheiße macht. Ich kann Christian nicht ansehen, ohne in ihm aus TF2 den Scout zu sehen. Ja. Yeah. Ich sehe nur TF2 Scout. Ja. Von wegen, ich bin der Spy. Nein. Nee, ich würde eher sagen, Bros Avatar ist der Spy. Ja, das stimmt. Einfach nur wegen dem für euch mein Baseballschläger. Gentlemen? Ja. Slap my ass. Top Shelf. Wo habe ich meinen Baseballschläger gelassen? Keine Frage. Das macht mir Angst, wenn du diese Frage stellst. Wahrscheinlich am Cardboard. Das ist nur Schaumstoff. Da er Chris ja meinen Bu hat, habe ich ja seinen Baseballschläger. Also. Das ist ein sehr schlechter Tausch. Ja. Willkommen zum Knackpunkt. Heute Special Guest. Kennst du doch aus Full Metal Alchemist, ne? Equivalent Exchange. Oh, das war auch geil. Oder Full Metal Panic war auch gut. Das fand ich witzig. Ja. Stimmt. Aber besser noch Full Metal Panic für Morpho. Ja, die Fumorpho-Folgen sind immer noch am geilsten, das stimmt. Ich habe noch ein gutes Cosplay vor kurzem gesehen, weil ich auf der Animagic war. Ich wollte auch dahin. Tja, wir waren ja nicht offiziell auf der Animagic, sondern auf der Rhein-Magic. Das ist hinter der Beethovenhalle am Rhein. Das ist ja, alle, wo die Leute. Da, wo alle Leute normalerweise kein Ticket haben, aber trotzdem eine gute Zeit haben. Besser Rhein-Magic als raus die Magic. Ja, ich hasse mich für den Schritt. Naja, jedenfalls war ich da und es hat Spaß. Alle hassen dich dafür. And this is why we hate you. Ich ertrinke im Selbsthass. Und euch Hass. Oh. Und Hass. Und Trump-Hass. Ich Hass. Aber größtenteils Trump-Hass. Bitte. Hass. Trump-Hass. Ist das in Trump? Wir sind der offizielle Trump-Cast. We hate ich baue eine Mauer. Mein Problem ist, ich gucke die jungen Türken in letzter Zeit zu viel und da ist dieses Oh mein Gott! God damn it! Fuck you, Americans! Wie könnt ihr so... Nein! Und dann gucke ich Richtung AfD und dann... Ach, so geht das. Ah, okay. God fuck, wir Menschen sind scheiße. Oh Gott. Ja, es ist... Alkohol hilft, der Rest nicht. Deswegen habe ich hier Nachos. Grüße an Ansgar. Ich hasse Nachos. Nachos sind super. Ich überlege, ob du super, solange die alleine bei dir im Raum ist. Wow. Hab ich gerade den Brumpfschrei einer Bulimiekranken gehört? Sie haben eine Soße, die zwei besten Dinge verbindet. Käse und die Chili. Tomatensoße? Wie scheiße. Ist es die Sonic-Soße, die auf den Hotdog kommt? Du meinst zwei besten Sachen. Chili und Käse. Tomatensoße? Ja. Chili-Dogs. Ansgar gehört Sperma! Ansgar gehört ins Team Sonic Forum. Gewitter? Wo? Über Bochum. Ansgar ist Knuckles. Ich bin nicht Knuckles. Er ist nackig, aber nicht Knuckles. Warte, du bist nicht Knuckles? Beweis es. Zeig uns deine Schuhe, ob da Lego dran klebt. Genau. Hast du Lego? Zeig uns deine Füße oder zeig uns deine Schuhe. Hände zeigen. Zeig uns deine Füße, wenn du leben willst. Warum trägt Knuckles diese festgezogenen Bolzen an seinen Schuhen? Natürlich. Weil er keine Finger hat. Kein Lego. Weil seine Füße wehtun. Ja, wo sind deine Schuhe? Der Bulimie-Brunftschrei. Hashtag Bulimie. So, aber hat noch einer ein Thema oder wollen wir zum Film übergehen? Ist es schon soweit? Was? Warum? Oh, ja. Hüte! Ja, wegen meiner Hüte. Ist es noch nicht. Es ist noch nicht 11 Uhr, Christian. Bitte. Nee, wir können gerne zum Film auch. Ansonsten, ja, was für... Ja, hat sonst keiner einen Film? Okay. Nein. Huh. So. Let the dogs out. Huh. Yeah. Wir gucken uns jede Woche einen Film an, hoffentlich von den 250 Besten der Welt. Manchmal nicht unbedingt in die Richtung guckend, aber hey, was willst du davon? Die Masse ist doof, genau wie wir. Und diese Woche haben wir uns angeguckt Inglourious Basterds. Ein weiterer Film von dem Meister Quentin Tarantino. In dem es darum geht, wie Deutsche angegriffen werden von Zeiten. fiesen Juden. Fick dich, warte, Sven, warte, keiner warte, will warte, deine Meinung warte, hören. Warte, warte, warte, wer hat ihn ausgewürfelt? Wer war das? Du. Echt? Ja, du hast ihn gewürfelt. Echt? Bester Film aller Zeiten. Nummer 1. Easy. Easy. Natürlich. Easy, Leute, easy. So, also naja, erstmal... Also erstmal so bloß okay, Tendenz, wie wir halt so stehen. Ich bin positiv dafür, sollte man auf jeden Fall mal angucken. Einen kurzen Moment. Wer von euch hat ihn heute zum ersten Mal geguckt? Keiner, also jeder hat ihn schon mal geguckt. Christian hat ihn heute zum ersten Mal geguckt. Ja, du hast ihn zum ersten Mal geguckt? Nee, ja. Das ist interessant, weil das heißt, bei dir ist es am frischesten, weil ich habe den Film nur einmal gesehen und zwar im Kino damals. Also unsere Erfahrung ist da sehr unterschiedlich. Das ist zu beachten, weil das heißt, unsere Erfahrungen sind halt relativ unterschiedlich. Das ist alles, was ich dazu sagen kurz kann. Vorweg ist noch kein Spoiler. Der Film besteht nur aus Stereotypen und Akzenten. Und Geballer. Und deswegen mag ich den Film. Aber deswegen komme ich auch dazu, wie ich dazu stehe, unbedingt zu sehen. Richtig, richtig guter Film. Die Kellerbar. Großes Kino. Ah ja. Und die Schauspieler sind Hammer. Ich fand's witzig, also, wie es das Gefühl einer 70s-Exploitation-Serie gebracht gut, in einem Film. Das stimmt. Über ein komplett anderes Thema. Aber so, ja, also. Wobei, also für einen Quentin Tarantino-Film, da habe ich jetzt schon zu viele andere Quentin Tarantino-Filme gesehen. Warte, da danach so oder davor dann? Sind. Beides. Ja, und dann diese Film nach Formel, die er macht. Ja. Mittlerweile Leute sagen so, er hat ja eine Formel dafür. Ja, und weiß ich nicht. Also ich fand Inglourious Basterds war zwar echt gut, hat mir auch Spaß gemacht, aber ich finde, da gibt's einfach bessere von dem. Hier, Four Rooms zum Beispiel, fand ich immer total geil. Das ist einer meiner Lieblingsfilme von dem. Einfach, weil das einfach total bescheuert, das Konzept. Es ist einfach so ein dämliches Konzept. Und das ist halt einfach nur so, ja, so Standardmasse irgendwie. Also Four Rooms hatte ich nicht gesehen, aber von den Filmen, die ich gesehen hatte, fand ich, war das für Quentin Tarantino so der schlechteste Soundtrack. Ja, ja. Ich kann mich an nichts erinnern. Das ist etwas, was mir oft bei Filmen auffällt, dass ich mich nicht an Tracks erinnern kann. Sagen wir zum Beispiel so, Marvel-Filme haben nie einen guten Soundtrack, bis auf Guardians of the Galaxy. Und ja, Deadpool ist kein Marvel-Film. Das möchte ich ansprechen, bevor jemand irgendwie was reinigt. Also Marvel Studios. Das ist ein Fox-Film. Es ist ein Fox-Film. Nee, deswegen sage ich ja. Das heißt, sie haben halt andere Komponisten dafür gehabt. Aber so Marvel-Filme haben nie einen guten Soundtrack außer Guardians of the Galaxy. Das war der einzige, wo ich mich an einen Soundtrack gut erinnern konnte. Alle anderen Filme so, Thor, nein. Iron Man? Vielleicht, ja. Aber nicht an viel. Nee. Ich mag das Mark 1 Lied. Ein Film, wo ich mir einen richtig guten Soundtrack gewünscht hätte, wäre der Episode 7 Star Wars. Leider hat er keinen guten Soundtrack gehabt. Kann ich mich an kein Stück erinnern. Sogar in Episode 1, 2 und 3 kann ich mich an bessere Stücke erinnern als im 7. Film. Aber das ist jetzt mal außen vor. Ich sag nur so viel, Inglourious Basterds hatte keinen guten Soundtrack. Tja, da müssen sie mehr rein investieren. Aber das ist, deswegen sehe ich den halt nicht so wirklich nach der puren Formel an. Weil nach der Formel von Quentin Tarantino ist es super Soundtrack, der nicht unbedingt passt, aber also nicht unbedingt in das Genre normalerweise reinpassen würde. Ist vielleicht die bessere Bezeichnung. Und dann halt eine interessante Geschichte mit Leuten, die viel zu intelligent reden für die Rolle, die sie sind. Hier ist eine Frage. Ist der Film Pulp? Ja, ne? Eher nicht, oder? Also, du hast keine gute Seite. Du hast eine graue Seite. Ein Pulp-Film zeigt sich eher dadurch, dass er eine helle und eine dunkle Seite hat. Keine Jokes über Star Wars, bitte. Also, ich weiß, es nicht fühlt wirklich, sich nicht oder? So an, trotzdem. Also, aber er hat Nazis. Ja, das macht es so schwer. Er hat Nazis und ist trotzdem kein Pulp-Film. Und selbst der eine Nazi, für den man sich gut fühlen soll, ist so... Der ist so meh. Bis irgendwie 75% in den Film rein und dann kommt diese eine Szene und dann... Ich bin weg. Ich bin raus. Nazis sind böse. Fuck them. Quentin Tarantino ist ein guter Pulp-Filmmacher. Weil er zeigt auch manchmal richtig helle Charakter, manchmal sehr dunkle Charakter. Aber wieder gibt es Filme, wo er sehr, sagen wir mal, graue Charakter zeigt. So Kill Bill ist zum Beispiel ein Film, wo du einen sehr grauen Charakter hast. Er tut etwas Gutes, aber die Methoden. Ich weiß nicht, ich fand den nicht wirklich grau, weil er tut was Schlimmes mit Methoden nur grau. Zu schwarzen Charakteren, also bösen Charakteren. Das heißt, er ist ein guter. Ja. Ja. Das gleiche Schema ist jetzt bloß, jetzt ist das Problem, jetzt sind halt die Nazis versucht gut zu machen. Also, ich glaube, wir sollten vielleicht kurz ein kleines bisschen reinkommen. Die grobe Sache. Inglourious Basterds. Es ist 1941 und Brad Pitt wird mit ein paar anderen Juden abgeschickt, um Nazis zu entskalpen. Amerikanische Juden. Uk, uk. Dann, dann, dann. Nein, da waren auch deutsche Juden, die geflohen sind und wieder zurückkamen. Die einamerikanisiert wurden, damit die gelten. Ja, also, es war einfach bloß ein Trupp, der zurückgeschickt wurde, um im Guerillakrieg ohne Uniform, was gegen die Genfer Konvention ist, das heißt, es ist auch ein Kriegsverbrechen, genau wie alles andere, was die Nazis machen, aber ignorieren wir das einfach mal, es sind trotzdem die Guten. Mhm. Ich möchte zu Brad Pitt noch mal kurz einwerfen. Beste Imitation eines, was war er jetzt, Captain Colonel? Was war er nochmal jetzt? Südstaatenkerls. Aus Tennessee. Das ist alles, was er sozusagen. Ich habe in dem Film was gegessen. Mir ist jetzt nicht besonders drauf geachtet, aber mir ist nicht doch, was gegessen hat. Doch, ein Sandwich während der Szene im, wo sie den mit einem Baseballschläger dazu geholt haben. Da hat er ein Sandwich gegessen. Weil ich bin ja mal auf die Idee gekommen, wir sollten irgendwie ein Spiel machen daraus, dass halt alles, was Brad Pitt futtert, musst du auch futtern. Ja, Weißbrot mit Wurst und Käse. Ja, aber halt nicht nur den Film. Alle Filme, die er jemals gemacht hat, das Menü musst du essen. Was er ist zusammen. In chronologischer Reihenfolge. Oh Gott! Seife. An einem Tag oder kann ich mir eine Woche zusammenstellen? Gott sei Dank hat er nie einen Kannibalen gespielt. Noch Moment nicht. Mal. Noch. Wer futtert da? Oh, ich hab was gegessen. Sorry, ich hab mir gerade ein Nacho reingedrückt. Ach, du hast da können wir alle das. Ich hab mich auch nur an die Brad Pitt-Sache gerade gehalten. Tut mir leid. Habt ihr den Film nicht gesehen? Ja, Moment. Immer welches. Er hat doch in The Revenant einen Chip gegessen, oder nicht? Boah, cool. The Revenant hat ja auch nur Fisch und Bär. Was siehst du? Sehr gut, Ansgar. Nochmal Baustellengeräusch. Ich glaube, ein Bär zu essen wird ein bisschen schwer. Ich glaube, der Bärenjude legt gerade wieder lose. Der Bärenjude, was? Tock, tock, tock. Aber sonst von der groben Grundgeschichte. Also wir kriegen mit, dass das passiert. Vorher ist ein bisschen war Flashback dazu, dass halt ein Nazi-Offizier zu einem französischen Dorf kommt und dort versucht. Ein Haus. Ein Haus in der Pampa. Es war ein Dorf und dort drin ein Haus. Halt die Klappe. Dort versucht, Juden rauszuschnüffeln. Es auch gegen Ende dann tut und den aber diesmal weglaufen lässt. Au revoir, so. Chérie! So, Cut. 4 Jahre, 5 Jahre später. Wen interessiert? Es ist immer noch Nazi-Krieg mit allem anderen. Okay, alle anderen minus Japan. So, das heißt, das ist der eine Strang von dem Mädchen, was vorher davon war. Das andere ist natürlich die der Trupp von amerikanischen Juden, die sich gegen die Nazis rächen wollen. Oder noch ein kleiner Plotstrang mit Hitler und Goebbels, wo die einen tollen neuen Film gemacht haben und den zeigen wollen in Frankreich. Ja. Weil natürlich, weil die wollen zeigen, dass sie besser sind als Jerry Lewis. Wen interessiert's? Ja, wen interessiert's? Aber es bedeutet, dass sich all diese Stränge, dass all diese Stränge zusammenlaufen in einem Kino, in dem zufällig von wegen dieser Filmpremiere alle großen Nazi-Größen versammelt sind. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall in die Spoiler kommen. Das wenn wir nicht schon längst da sein sollten. Ja, yeah, cool. Ist man ruhig erst zu Ende. Ja. Wir warten so lange. Dass die nämlich das Kino wird besessen von dem jüdischen Mädchen, was weggelaufen ist. Wie hat sie das gekriegt? Und ihrem schwarzen Freund. Sie war ein Jude. Wenn wir nach der Propaganda gehen, hat sie es natürlich irgendwie dem deutschen Volk weggenommen. Obwohl es in Frankreich war und halt warte. Ja, es war deutsch besetzt. Egal, also, es Propaganda war, hat. Es recht. War deutsches Frankreich. Es war Deutschland. Wir haben es mit einer Gabel erobert, also gehört es uns. Es läuft. Und sie wird angegraben von dem Star des neuen Films. Wie ist der? Ist mir jetzt völlig entflogen. Frederik Zoller. Ein super Sniper. Frederik Zoller war die beste Rolle des gesamten Films. Ich habe ihn so gehasst, ne? Schon von Anfang an. Was spielen Sie denn morgen? Halt die Fresse. Das wäre das Beste. Es war Nacht, es war keiner da. Sie hasst den Nazi. Warum hat sie ihn nicht sofort erschossen? Es war niemand da. Niemand hätte es mitgekriegt. Weil dann ein toter Nazi bei ihr liegt. Den räumt sie doch natürlich weg, du. Der bleibt doch nicht, der bleibt nicht auf der Straße liegen. Ist doch nicht dumm. Sie ist nur eine Kinobesitzerin, aber nicht dumm. Sie ist dumm, Sie ist durchaus durchtrieben. Ohne Scheiß. Super. Ohne Scheiß. Ich fand die Szene aber echt super, als sie ihn aus dem Knast rausgeholt haben. Das war mega cool. Alles eskaliert. Ohne Scheiß. Die hätten sich alle gegenseitig eigentlich erschießen müssen. Aber natürlich keiner verletzt hier einer des Teams, sage ich jetzt einmal. Und er einfach nur so an die Gitterstäbe lehnen, so, ja, ich habe gehört, du bist so, also wir haben von dir gehört, so. Hugo Stieglitz. Vielleicht brauchst du ja ein Team. Ja, genau. Vielleicht brauchst du ja ein Team, so, wir sind beeindruckt von dir, so. Möchtest du vielleicht mitmachen? Du hast Talent. Und ich erkenne Leute, die Talent haben. Also, und dann so ist wir wieder am Essen. Ein weiterer Till Schweiger-Film, gegen den ihr scheinbar nichts habt. Das ist ja kein Till Schweiger-Film, das ist ein Film, in dem Till Schweiger mitspielt. Ja, jeder Till Film, Schweiger in dem Till Schweiger mitspielt und seine Rolle stirbt, bin ich dabei. Das ist sagt ja auch kaum bis gar nichts, ey. Und scheiße, das ist doch kein Sean Bean Film. Warte, stirbt er im Eisbären? Ich bin nicht mehr sicher. Stieglitz? Ja. Ja. Nein, Till Schweiger. Till Schweiger ist noch am Leben. Sterben. Moment, wie kommt Till Schweiger in einen Eisbären rein? Nein, der Film. So, aber ich weiß, weil Till Schweiger stirbt in Knockin' on Heaven's Door. Wie kommt der Film mit den Eisbären rein? Aber stirbt Till Schweiger im Der Eisbär? Ja, einfach nur, weil, keine Ahnung, ja, er stirbt. Okay, gut, dann sind das Film nicht. Filme. Welcher Film ist Der Eisbär? Er meint den kleinen, Lars, den kleinen Eisbär. Da stirbt Till Schweiger in dem Kinderfilm. Nein, er meint diesen... In einem Film spielt er den Killer, der Eisbär. In welchem Film? Manta. Egal, wir sind bei Inglourious Basterds. Manta, eindeutig. Manta. Oh Gott, das ist ja... Oh, wann habt ihr ihn gesehen? Nein! 95. Leute, Far Cry. Wann hab ich Manta gesehen? Das ist ja... Far Cry. Das war ein guter Film. Nein, der Eisbär. Das ist ein hat eine Angst, von Dr. Boll verbögelt zu werden. Inglourious Basterds. Ich wollte euch nochmal verbollhornen, Leute. Uwe Boll? Mhm. Ja, Leo stirbt in Der Eisbär. Gut, hätten wir das. So, kommen wir zurück zu unserem Film jetzt hier. Okay. So, aber sagen wir einfach, genug gesagt, haufenweise Nicht-Nazis wollen die Nazis töten und Nazis wollen nicht getötet werden. Und das ist, glaube ich, genug erklärt, weil auf dem Weg dorthin ist einfach so viel guter Dialog und so, dass es sich einfach lohnt, den mal anzugucken, oder? Ja, doch. Ich finde ja. Vor allen Dingen die Stellen toll, in denen sie Italienisch sprechen. Ja. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. So wie The Hateful Eight. Es ist der Dialog, der interessant ist einfach. Ja. Also, ich muss sagen, wenn ich nicht ein Deutscher wäre, in der Originalfassung wäre ein bisschen viel Untertitel lesen gewesen. Ey, ich fand's super, ohne Scheiß, so dieses, okay, die Leute switchen zu Deutsch über. Lalalala. Ich weiß aber, gutes Deutsch, das ist was unglaublich Seltenes in Filmen, besonders wenn du dich auf die Pulp-Art Nazi-Filme Exploitation gehst, dass da gutes, verständliches Deutsch ist, was vielleicht im Deutschen gefühlt nicht unbedingt die perfekte Schauspielerleistung hat, aber trotzdem gut und verständlich ist. Das ist so selten. Und ach stimmt, hier, Frederik Zoller, Daniel Brühl. Also das hätte ich mir auch so von anderen Filmen erwartet, wie Iron Sky. Ja, oder nö. Damn Nazis. Mitunter einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Oh, Iron Sky fand ich ganz lustig. Wenn man ihn nicht so ernst nimmt, ist der ganz... Also ich glaube, ich habe ihn so ernst genommen, dass alle Leute, mit denen ich ihn zusammengeguckt habe, mich böse angeguckt haben. Und was hast du an dem Film auszusetzen, Bo? Hey, immer noch besser als Ronald, der Barbar. Ich weiß, es war derselbe Abend und du warst dabei. Oh. Und ich hatte den vorher halb gesehen und bin dann, ja nee, ich muss den Bus nehmen, ich bin weg und dann nochmal. Oh. Ach ja, an die Leute, die es jetzt vielleicht erfahren, das zu sehen. Ja, ich fand den nicht so toll. Ja, und jetzt? Bitte was? Es ist Roland der Barbar, wo der Kerl macht, Hauptcharakter wird plötzlich wegen einem Umstand unsichtbar bis auf seinen Sack. So. Da muss er sich wohl durchschleichen und sein Sack hüpft wodurch. Aber sein Sack hüpft, als ob er nur aus seinem Sack bestehen würde, nicht aus einem Körper, wo der Sack dranhängt. Ich weiß nicht, wie noch das mal funktionieren soll. Inglorious Bastards. Es ist schwer, beim guten Film zu bleiben, wenn man nicht wirklich viel zu beschweren hat, außer der mittelmäßige Soundtrack. Wir haben ihn ja schon größtenteils besprochen, es kommt nur noch auf die Punktewertung jetzt am Ende an. Ja, habt ihr denn die Liste? Wenn wir hochscrollen in der Konferenz, dann sieht man die Filmliste nochmal wieder, dann kann man ein bisschen vergleichen. Ich würde ihn auf 4 setzen. Du würdest auf 4? Ja. Ich verstehe eh nicht, warum Alien auf 4 ist, weil Alien richtiger, weiß ich nicht. Ja, weil die Top 3 besser sind gut als ist. Alien. Rechtsklick. Ich verstehe Wild Tales auf 1 nicht. Den Gedanken führst du nicht weiter. So, da wir schon beschlossen haben, dass das kein Pulp-Film war, ich aber der Meinung bin, dass ein Pulp-Film immer gewinnt, ist er bei mir die neue Nummer 7. Bei mir die neue Nummer 27. Möchtest Nein. du bitte das ernst angehen? Rechtsklick diese Person. So, blockieren. Oh Gott, Leute, ey. Von Kontakten entfernen. Du darfst auch eine Meinung haben, auch wenn sie total beschissen ist. Ja. Du darfst sie haben, du darfst sie hier nur nicht kriegen. Schnauze, ich muss nachdenken. Halt's Maul jetzt! Wir respektieren das nicht, wir tolerieren das nur, dass du eine Meinung hast. Mister, White Hates ist immer nur... Wir gewähren dir deine eigene Meinung. Eine Zahl, bitte. Ein Moment, ich muss noch gucken auf die Liste. Ich war ja der Letzte, der noch nichts gesagt hat. Ein Stück hochscrollen in der Konfide. Ist nicht besser als Terminator. Hier ist wieder der Punkt. Ich komme aus einer anderen Zeit. Und wenn ich jetzt sagen würde, Terminator oder das, was besser ist, Terminator ist auf jeden Fall prägnanter. Aliens auch auf jeden Fall. Ich glaube, für mich ist es die neue... Oh, Leute, werden mich hassen. Bei mir die 5. Es ist besser als Reservoir Dogs. Great Scott! Ich bin hart. Bei mir ist es die neue 17. Also ich setze ihn auf jeden Fall hinter Alien, aber vor Leon der Profi, also die neue 5. Oh, so hohe Worte von dem, der sich bloß beschwert hat über den. Der. Ey, wann habe ich mich denn bitte beschwert? Neuer Platz 27. Unter von dir und Alexander. Nee. Ich kann Zitat das aber, Ende. Ich kann es aber bei mir einfach halt rechtfertigen, weil all diese Filme, die da vorher gekommen sind, sind alles, die mich quasi zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und oh Gott. Inglourious Basterds hat so für mich nichts... Ich schreibe schon mal Beschwerdeschreiben an alle Regisseure. Der Film hat nicht zu meiner Entwicklung so beigetragen. Auf offenerbrief.de könnt ihr mit 3 Klicks einen offenen Brief fertigstellen. Ich möchte aus einem Film rausgehen und sagen, das war eine geile Zeit, die ich hatte. Ich habe Dinge mitgenommen. Aus Inglourious Basterds habe ich nichts mitgenommen. Leider. Das heißt nicht, dass das schlecht Doch, ist, aber Bo, für mich eine Sache, hast du mitgenommen. Den nie verschwinden wollenden Geruch von Nachos aus dem Kino. Soll ich euch die Geschichte Nein. Insider, wir müssen nichts erklären. Nee, ich muss euch mal die Geschichte erzählen, wie ich Herr der Ringe zum ersten Mal im Film gesehen habe. Okay, nachher. Ich ging ins Kino und hab den Film gesehen. So, das ist die Geschichte von, ich hab der Herr der Ringe gesehen. Erst die Punkte. Wertung. Punkte. So. Also ich sag 4. 7. Wow. Du sagst 4, wow. Tatsächlich, es ist besser als Alien, Leone Profi, der Joe. Ja gut, ich sag 5, mein Gott, ihr alten Fricken. Jetzt mach das. Also 4 sagst du, oder was? 4, so. Okay, du bleibst bei der 4. Und bei mir sind wir, bei mir ist die 11. Das greift tief dir ins Herz. Ja, ne? Dachte ich auch, weil du bist für mich so ein Elfer-Typ. Das ist halt, wow. Es ist nicht besser als Aliens. Das Problem ist, ja, es ist nicht besser als Alien, aber Requiem for a Dream, genau. Toy Story, oh, vielleicht ist es doch besser, oh, nein, Toy Story, nein, es ist so gemischt, weil die Liste, sie geht schon. Das heißt, wir sind bei 44 durch 5. Das heißt, unser Film ist 8,8, also der neue Platz 9. Statt der Clue haben wir, welchen Film war das nochmal? Inglourious Bastards. Wow. Alter. Ich möchte Christians Wertung komplett annullieren lassen, bitte. Christian leidet an Demenz. Du hättest jetzt alles sagen können. Du hättest jetzt auch sagen können, wir haben The Room auf der Ihr versteht auch keinen Scherz, Leute. Weil, wenn er die Liste dann nochmal angeguckt hätte, wäre es das frühestens vor der nächsten Knackpunktfolge. Da hätte er so gesagt, so volltrunken, so, warum ist das The Room auf der 9? Hey, The Room muss auf die 1, Mann! Mal gesehen. So, aber das heißt, wir sind da weiter und dann können wir gucken, was der nächste Film ist. Bo, ich glaube, ich hatte dir gesagt, dass du einen 2,50 mal versuchen musst zu würfeln. Echt mal, mach mal endlich. Ich hab auch tatsächlich schon vorher gewürfelt, weil ich war die ganze Zeit mit Diablo 3 beschäftigt, ich wusste nicht, wie lange das mit dem Alt-Tarben funktioniert. Es ist die 70. Oh Gott, ich weiß nicht, welcher Film das ist. Welcher Film ist es? Das ist Background Noise. Das Boot von 1981. Ja, sehr schön. Boot. Ich habe das Ergebnis nicht gesehen, deswegen. Wir bleiben bei dem deutschen Film. Ein guter Film. Noch ein Til Schweiger-Film. Film, den ich nochmal gucken müsste. Wir bleiben bei deutschen Filmen. Christian, das hast du jetzt nicht im Internet gesagt. Wir bleiben bei deutschen Filmen. Hey, es geht um deutsche Interwebs. Es geht um deutsche. Ich hab den Film noch nie gesehen. Aufgezeichnet. Ich hab nur diesen schrecklichen Soundtrack im Ohr. Du hast den Film noch nie gesehen. Ich fasse ihn für dich zusammen. Es gibt ein schlecht. Boot. Punkt. Du hast auf jeden Fall den Soundtrack gehört. Richtig. Ja. Und diesen ekelhaften Remix davon, der noch schlimmer war. Oh, der war geil. Warte mal, ich höre euch. Wie hieß er nochmal? Darut the Storm? Darut the Storm. Darut ist Liebe. Nein, er hieß einfach nur das Boot. Nee, aber... Also, ihr habt ihn schon gesehen, oder? Ja. Ich hab ihn gezwungenermaßen gesehen, ja. Ich hab ihn mal gesehen. Du kannst ihn übrigens auch in Englisch auf YouTube gucken. Komplett. Verlockend. Muss ich mal schauen, welche Stelle. Oh nein, warum tust du die das? Die richtige Stelle ist schon ausgewählt. Hast du schon? Aber Ansgar, du hast es auch gesehen, schon mal, oder? Ja. Das heißt, ich bin der Einzige, der es neu hat. Das heißt, ich kann mal, was ich erwarte von dem Film, ja sagen. Ich hab ihn nicht komplett gesehen, muss ich dazu sagen. Ich hab mitbekommen, es geht irgendwie um ein U-Boot. Ja. Wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg. Mehr es geht weiß um ein Boot. Ich nicht wirklich. So. Das mit dem U-Boot Zweiter Weltkrieg passt, beim Ersten gab's noch keine. Nee, ein paar gab's, aber die waren irgendwie nicht im Krieg beteiligt. Da gab's Gas. Die klaustrophobische Welt des Zweiten Weltkriegs. Mm, lecker, lecker Senfgas. Langeweile, ja. Schmutz und blank. Ja, halt den hier, Finger ich hab dir meine Lunge als Geschenk gebracht. So muss ich das Glas nicht mitschleppen, einfach nur die Tüte aufmachen. Und schon kommt der Senf raus. Schön. Guck mal, ich kann mit meinem Darm Seil springen. Hier ich ist denke, der Wermutstropfen, wäre es eine 69, wäre es der unsichtbare Dritte und wäre es 71, wäre es Vertigo aus dem Reich der Toten. Oh, da hätte ich mehr Bock drauf. Aber, ja, ist doch immer, dass du mehr Bock auf die anderen Filme hast. Aber ich schätze, wird U-Boot und es wird irgendwie stranden, weil das immer in U-Booten passiert. Bisher ist es ja noch nicht vorgekommen. Was machen wir nochmal, wenn wir wirklich einen Film doppelt würfeln, dann müssen wir alle einen trinken? Ja. Nein, du trinkst für alle. Nein, das ist schon vorgekommen, wir nehmen dann den eins höher. Und was ist, wenn wir den schon haben? Ja, dann gehen wir dann noch eins höher, so bis auf der 1 sind. Und dann von unten 9. Bis ein Film kommt, den wir noch nicht gesehen haben. Und was ist... Das Problem dabei ist... Und was ist, wenn Aliens unsere Erinnerungen löschen und die ganze Liste und wir wieder alles von vorne und was machen? Ist, und was ist, wenn darüber kein Film mehr verfügbar ist? Dann habe ich immer noch eine Sicherheitskopie. Dann fangen wir unten von der Liste, nicht vom Film. 250 von der Liste. Von jedem Film habe ich eine Sicherheitskopie. Genau, ich habe dieses eine Buch, das gesamte Internet. Das gesamte. Von jedem Bolivot-Film hat eine Sicherungskopie. Ganz wie groß ist denn das Buch, Ansgar? Ein Gigabyte. Seiten. Wir haben Memories of Murder gefunden. Ja, und jetzt? Wir haben Wild Tales. Wir werden irgendwie alles doch finden zum Anschauen. Hoffentlich. Ja. Aber ich denke, das Boot, wie schon gemeint, wird leicht zu finden sein. Das heißt, nächste Woche das Boot. Yeah. Er hat nächste Woche gesagt. Wie er lügt. Er ist nächstes Boot für die Leute, die mich hören. Also, fuck you. Fuck you. Ich mach dann auch mal die Abmoderation. So. Aber wir haben über alle Themen geredet. Wir haben einen alten Film geguckt und darüber geredet. Wir haben einen neuen ausgewürfelt. Das heißt, jetzt geht es wieder mal dazu, dass wir versuchen, Leute zu bringen, uns zu liken, sharen, subscriben. Fangen wir doch mal an mit Ladies First. Der. Wo findet man dich? Was muss man bei dir denn liken? Man findet mich auf YouTube unter Der Like Strains. Ich habe 2 Videos hochgeladen. Und dieser Kanal existiert schon seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren. Ich habe 2 Videos hochgeladen. Das ist The Whispered World. Voll geil. Und auf Twitter findet man mich auch unter Der Like Strains. Da gibt's auch Möpse zu sehen. Was magst du denn an den Zügen? Manchmal schon. Guckt euch ASDF-Movie an, dann versteht ihr den voll. I like trains. Okay. Jo. I like turtles. Dann alphabetisch. Ansgar. B. Würdet man dich like, share, subscribe. Ja, so wie immer, ungefragt im Internet auf krakelcomics.com. Von dort aus vertreibe ich die ganzen gehirngestörten Comics, die Sven irgendwie alle 2 Wochen später bemerkt als alle anderen. Hast du endlich mal neue gemacht? Ich muss jedes Mal checken, ob du auch arbeitest oder ob du nur so tust. Ab und zu schon. Ich streame aber auch ab und zu. Oder, hey, cool, du hast neuen gemacht. Warte. Das ist das Ding. Jedes Mal, wenn Sven nachguckt, ist der Comic schon irgendwie über eine Woche alt oder so. Willst du dich verarschen, der kam? Ja, vor 5 Tagen raus. Ja, okay, gut, ich sag nichts mehr. Oh, cool. Am 1.8. Und von dort aus gibt's dann halt auch die weiterführenden Links auch zu Twitch, zu Reception, zu Twitter, so oder das gesamte Kacke-Netzwerk. Twitch. Ja, wir müssen auch mal wieder was Neues zeichnen. Ja, müssen wir. Ich habe immer noch das 24 Spiele. Ansgar hat auch mein Kanalbild gezeichnet, von daher, das hat er auch getan. Also er hat gearbeitet. Ja, stimmt. Ein bisschen leise. Und in Minsk Kose. Diablo 3. Gar nicht. Nee, Bo ist ein Marek-Ersatz, er hat keine Online-Präsenz. Keine neuen Let's Plays bei dir. Nö, das war eine Zeit, wo ich einfach kein Freizeit hatte, ist ja mittlerweile nicht mehr so wieder. Well, he's neat. Zu viele Pokémon anfangen. Was? Nein, arbeiten. Meine Güte. Also wie gesagt, von mir gibt es keine Materialien, aber wenn ich Zeit finde, bin ich gerne bei Knackpunkt dabei. Ja, sonst wenn ich gucke, ist das ein Knackpunkt Material exclusive. An. Wir müssen das anders aufwerten. Bo und Marek, Knackpunkt Exclusive. Ich bin über Loot Crate, gibt's nur bei uns. Ja, und hier. So Scheiße gibt's wirklich nur bei uns. Sven und mich findet man bei Knackpunkt.net und irgendwo. Knackpunkt und da Knackpunkt Gaming und der Knackpunkt bei Twitter. Wir haben Außenstellen in Hannover, das muss reichen. Ja, und so nein, die Filiale. Wir haben täglich von 12 bis mittags geöffnet. Und wir sind nicht ein Treff für Lesben. Oder andere. Also Lesben kann ich gerne bei uns. Steht der Link immer noch? Ich hatte es nicht genau verfolgt. Ich nehme es an. Also falls ihr darauf gekommen seid, tut uns leid. Aber danke, dass ihr die komplette Folge zugehört habt. Also sehr aber eine Frau ist da. Hat es gefallen. Eine Frau ist hier. Ja, aber die Tätin hat vorhin bei ihrem Mann im Hintergrund gesehen. Das Thema ist und gut. Eine weitere Person hier ist vielleicht auch eine Frau. Wer weiß. Christian packt die Möpse ein. Was soll das heißen? Die sind toll, die müssen erst betrachtet werden. So, aber das heißt von uns. Twitch Titties for the win! Tschüss! Tschüss! Geht raus, weg! Oh.